Wir treiben wie ne Flaschenpost im Fluss der Zeit dahin und kommen auch trotz Anstrengung nicht hinter jenen Sinn. Die Wellen heben uns empor, wir wollen die Welt entdecken. Entdecken. Die Strudel ziehen uns zum Grund, sodass wir Wasser schmecken. Wasser schmecken. Als gute Schwimmer, die wir sind, kommen wir zurück nach oben, wo wir mit unseren Artgenossen in wilder Strömung toben. Wir treiben wie eine Flaschenpost im Fluss der Zeit dahin. Und kommen auch trotz Anstrengung nie hinter jenen Sinn. Der Zeit dahin und kommen auch trotz Anstrengung nie hinter jenen Sinn. Wir kommen auch trotz Anstrengung nie hinter jenen Sinn.